Die beiden Schritte bei der Suche nach einer dritten Alternative. Die Suche nach einer dritten Alternative besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten. Der Suchprozess führt zu einer Rückkopplung und hilft, das Vertrauen, die moralische Autorität zu erzeugen, das zu der Suche ermutigt. Schritt 1. Wären Sie bereit, nach einer Lösung zu suchen, die besser ist als Ihre oder unsere bisherigen Vorschläge? Schritt 2. Würden Sie einer einfachen Grundregel zustimmen? Sie lautet: Niemand darf seinen Standpunkt darlegen, bevor er nicht den Standpunkt der anderen Person zu deren Zufriedenheit wiedergegeben hat. Dabei ist zu beachten, dass diese beiden Schritte nicht immer nacheinander ablaufen. Manchmal fängt man mit dem ersten an, manchmal mit dem zweiten. Es kommt nämlich vor, dass wir wie von selbst mit der Interaktion beginnen und wirklich versuchen, jemandem zuzuhören, der eine völlig andere Ansicht und eine ganz andere Lösung hat. Danach können wir den anderen bitten, uns so zuzuhören, wie wir ihm zugehört haben, und dann vielleicht erkennen, ob er nach einer dritten Alternative suchen will. Manchmal stellen wir auch fest, dass wir zwischen diesen beiden Schritten hin und her wechseln. Jede Situation ist anders, jede Beziehung einzigartig. Den Suchprozess in Gang zu setzen, erfordert jedenfalls immer gute Urteilskraft und Wahrnehmung, viel Selbstbeherrschung und Präsenz.